Die Offenbarungen, die Jesaja, der Sohn des Amoz, zur Zeit der judäischen Könige Usia, Jotham, Ahas und Hiskia über Juda und Jerusalem empfing. Höre, o Himmel, und horch auf, o Erde! Denn Jahwe hat geredet, Kinder habe ich großgezogen und emporgebracht, sie aber haben sich gegen mich empört. Der Stier kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn, Israel erkennt nicht, mein Volk merkt nicht auf. O der sündigen Nation, des schuldbeladenen Volks, der Brut von Bösewichtern, der frevelnden Kinder. Jahwe haben sie verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben den Rücken gewandt. Wohin könntet ihr noch geschlagen werden, da ihr ja den Abfall fortsetzt? Ist doch das ganze Haupt krank und das ganze Herz todeschwach? Ist doch von der Fußsohle bis zum Haupte nichts Heiles daran, Stiche und Striemen und frische Wunden, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl erweicht sind? Ist doch euer Land eine Wüste, eure Städte mit Feuer verbrannt? Eure Äcker, Fremde verzehren sie vor euren Augen, und eine Wüstenei ist, wie bei der Zerstörung von Sodom. Und ist doch Zion nur übrig, wie eine Hütte im Weinberge, wie eine Nachthütte im Gurkenfelde, wie eine belagerte Stadt? Hätte nicht Jahwe der Heerscharen übrig gelassen uns einen Rest, gar leicht wären wir wie Sodom geworden, Gomorra würden wir gleichen. Hört das Wort Jahwes, ihr Sodomsgebieter! Vernimm die Lehre unseres Gottes, du Gomorra-Volk! Was soll ich mit der Menge eurer Schlachtopfer? Spricht Jahwe. Ich bin satt der Widerbrandopfer und des Fettes der Mastkälber und an dem Blute von Fahnen, Lämmern und Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr hereinkommt, um vor mir zu erscheinen, wer hat das von euch verlangt, meine Vorhöfe zu zerstampfen? Bringt nicht mehr unnütze Gaben dar, ein greulicher Brand sind sie mir. Neumonde und Sabbate, Versammlungen berufen, ich halte es nicht aus, Unrecht und zugleich Festfeier. Eure Neumonde und Feste mag ich nicht, sie sind mir zu Last geworden, ich bin's müde zu tragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, so verhülle ich meine Augen vor euch, und wenn ihr noch so viel betet, so höre ich euch nicht. Eure Hände sind voll Blutschuld. Waschet, reiniget euch. Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes tun. Trachtet nach Recht. Bringt die Gewalttätigen zurecht. Verschafft den Weisen ihr Recht. Führt die Sache der Witwen. Kommt doch, dass wir miteinander rechten. Spricht Jahwe. Wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie doch schneeweiß werden, wenn sie rot wie Purpur sind, sollen sie doch wie Wolle werden. Wenn ihr willig seid und gehorcht, sollt ihr die Güter des Landes verzehren. Aber wenn ihr euch weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwerte verzehrt werden. Fürwahr, Jahwes Mund hat es geredet. Ach, wie ist zur Hure geworden die treue Stadt, die von Recht erfüllt, eine Herberge der Gerechtigkeit war und nun, voll Mörder. Dein Silber ist zu Blei geworden, dein edler Wein mit Wasser verschnitten. Deine Beamten sind Abtrünnige und Diebsgenossen. Sie alle nehmen gern Geschenke und laufen der Bezahlung nach, den Weisen verschaffen sie nicht Recht, und die Sache der Witwen kommt nicht vor sie. Deshalb lautet der Spruch des Herrn, Jahwes der Heerscharen, des starken Israels, ha! Ich will mich letzen an meinen Widersachern und mich rächen an meinen Feinden. Ich will meine Hand wieder gegen dich kehren und will wie mit Lauge all dein unedles Metall ausschmelzen und all dein Blei ausscheiden und will die Richter in dir wieder machen wie dereinst und die Ratsherren wie zu Anfang. Danach wirst du die Rechtsburg heißen, eine treue Stadt. Zion soll durch Recht erlöst werden und, die sich in ihm bekehren, durch Gerechtigkeit, aber Zerschmetterung über die Empörer und die Sünder insgesamt. Die Jahwe verlassen, sollen zugrunde gehen. Denn ihr Vertrauen auf die Terebinden, an denen ihr eure Lust hattet, soll zu Schanden werden, und ob der Gärten, an denen ihr gefallen hattet, sollt ihr erröten. Denn ihr sollt werden wie eine Terebinte, deren Laub verwelkt, und wie ein Garten, dem es an Wasser fehlt, und die Mächtigen sollen zu Werk werden und ihr Werk zu Funken, und beide zusammen sollen verbrennen, ohne dass jemand löscht.